Der D-Werke Außenminister Ji-Yong-ho richtete am 1. Februar an Thomas Kwesi Kartei ein Glückwunschtelegramm zu seiner Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union auf ihrem 28. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Er wünschte der AU und ihm große Erfolge bei der Arbeit für den Aufbau souveränen, friedlichen und gedeihenden Afrikas.